Science Fiction als Radiospiel. In dieser Heidelberger Sendereihe aus der Wissenschaftsredaktion werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet. Das Wissen anderer Menschen kann man sich heute nur auf dem Weg des Lernens aneignen. Die Erfahrungen anderer lassen sich zwar auch auf diesem Weg vermitteln, aber nur bedingt, denn Erfahrungen haben durchaus eine subjektive Komponente, die so nicht weiter zu vermitteln ist. Das Gleiche gilt für Erinnerungen, das heißt für im Gehirn gespeicherte Gedächtnisinhalte. Vor einigen Jahren behaupteten Wissenschaftler, es sei ihnen gelungen, im Tierexperiment, und zwar bei Würmern, Erfahrungen von einem Individuum auf das andere zu übertragen, durch Überimpfen von Extrakten jener Zellen die Erfahrungen speichern. Der Erfolg wurde von vielen anderen Forschern angezweifelt. Aber ein Science-Fiction-Autor kann alle Zweifel beiseite lassen, alle noch bevorstehenden Forschungsstadien einfach überspringen und Experimente zur Gedächtnisübertragung bei Menschen vorführen, in der Absicht freilich, den Sinn solcher Manipulationen in Frage zu stellen. Nach diesem Muster verfuhr Horst Zahlten in seinem Science-Fiction-Spiel, das Sie jetzt als Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1975 mit Anneliese Uhlich, Gerd Baltus und Hans Kaninenberg in den Hauptrollen hören. Es heißt Chemie der Erinnerungen. Ich bin Christina Berg, biologisch noch eine junge Frau. Aber wie könnte man jung sein in diesem greisenhaften 21. Jahrhundert, in dem die Träume vom Verändern nicht mehr Fortschritt beinhalten dürfen, sondern Begrenzung, Reduzierung, Löschung. Ich bin Neurologin und Psychoanalytikerin. In meinem Beruf herrscht eigentlich Schweigepflicht, aber ich will nun doch über meinen seltsamsten Fall berichten. Er war ein Bekannter aus der Studienzeit, Pelzer, der... Ja, aber nicht einmal das ist ganz sicher. Als ich mit seiner Betreuung begann, gewissermaßen als seine seelische Leibärztin, da hatte sich in seinem Bewusstsein schon der prominente Biochemiker Adrian Hegewald manifestiert. Da gab es für Ulrich schon keine Möglichkeit mehr, nur er selber zu sein. Nicht in seiner Arbeit, nicht in seiner Ehe, nicht einmal in seinem Kopf. Aus dem netten, durchschnittlich begabten Dr. Pelzer von einst war das gespenstische Doppelwesen Pelzer-Hegewald geworden. Ja, nun kann ich eigentlich nicht viel mehr für ihn tun, als ihm zuzuhören. Vor allem jetzt, wo sich eine Entscheidung abzeichnet. Ulrich Pelzer scheint sich gegen das Idol, das dominierende Genie Hegewald, aufzulehnen. Gegen diesen egozentrischen Geistesriesen, der immer in unbefangenster Liebenswürdigkeit von seinen Mitmenschen alles gefordert und genommen hat, was er brauchte. Und der doch als Held und Kämpfer für eine nicht mehr zeitgemäße Humanität starb. Mach dir endlich klar, Ulrich. Adrian Hegewald ist tot. Du bist sein Nachfolger. Ich trage seinen Namen. Er wollte, dass ich er bin. Rede dir ein, dass er dich adoptiert hat. Oder suche dir eine andere rationale Erklärung. Christina, du weißt, dass er nicht tot ist. Sein Wissen und die Erinnerung an die unüberschaubare Vielzahl von erlernten und gefundenen Daten, das steckt jetzt in meinem Schädel und will mich erdrücken. Sag mir lieber, wie man einen Toten ermorden kann. Die Welt wartet darauf, dass du seine Arbeit vollendest. Die Löschung von Erinnerungen. Und da fragst du mich, wie du mit Hegewalds Gedächtnismolekülen in deinem Gehirn fertig werden sollst? Deine Entscheidung wird das Schicksal der Menschheit beeinflussen. Positiv oder negativ. Als Mensch müsste ich von dir fordern, vollende sein Lebenswerk so, wie er es wollte. Aber ich darf mich nur für deine Psyche interessieren. Für die Menschen kann Hegewald ein Segen sein. Für deine seelische Gesundheit ist er verheerend. Wenn du dich von ihm nur dadurch befreien kannst, dass du ihn verrätst, dann muss ich das gegen die Interessen der ganzen Welt akzeptieren. Christina Hegewalds Ethik war wirklich veraltet. Bei allem Vorbehalt gegen Konsul Oppermann. Ja, Konsul Oppermann. Mit seinem Auftauchen hat alles begonnen. Aber könnte er nicht recht haben? Sie können nicht wissen, wie es damals auf uns Junge gewirkt hat. Pioniere der Wissenschaft, das sind heute meist Denkmäler auf Friedhöfen. Und plötzlich erfährt man, einem lebendigen Zeitgenossen ist die Gedächtnisübertragung bei Primaten geglückt. Ich habe nur den letzten Stein in ein Gebäude gefügt, das McConnell 1962 begonnen hat. Er arbeitete mit Plattwürmern, ich mit Affen. Dazwischen haben andere mit Goldfischen experimentiert, mit Mäusen, mit Ratten und so weiter. Aber es stimmt doch, was man munkelt. Sie könnten heute, wenn Sie wollten, Gedächtnis und Erfahrungen auch von einem Menschen auf den anderen übertragen. Herr Oppermann, sind Sie sich klar darüber, dass ich dazu das Gehirn des Spenders zerstören müsste? Ja, schon. Und die Möglichkeit fasziniert Sie trotzdem? Ihre Ethik wurzelt noch im demokratischen und humanitären Denken. Sicher schön und edel, aber wir können die Probleme von morgen nicht mit der Moral von gestern lösen. Womit wir wohl beim Thema wären? Wieso? Der Pharmakonzern finanziert nicht ihre Forschung auf dem Gebiet der Übertragung, sondern der Löschung von Gedächtnis. Dabei werden sie auf die Dauer kaum um Versuche mit Menschen herumkommen. Ich habe Ihrem Vorgänger 100-mal gesagt, dazu muss meine Methode erst weit genug entwickelt sein. Und bei der Gedächtnislöschung muss man doch kein Gehirn zerstören. Heißt das, Sie halten in diesem Zusammenhang alles außer Mord für vertretbar? Wenn meine Moral veraltet ist, dann sind es die Gesetze dieses Landes auch. Nicht einmal euer multinationaler Konzern kann mich zu Verbrechen zwingen. Richtig. Ob Verbrechen oder nicht, entscheiden nicht sittliche Gefühle, sondern die zur Zeit und am Ort der Handlung geltenden Strafgesetze. Tja, zwingen kann die Pharma sie nicht, aber... Aber? Nun, sagen wir ihnen, die Arbeit erleichtern. Ich weiß, dass es ihren Bossen nicht schnell genug geht. Wenn ihre Vertragspartner ihnen geradezu ideale Möglichkeiten anbieten, dann müssen sie schon einen plausiblen Grund nennen, wenn sie die nicht nutzen wollen. Seit 7 Monaten steht ihnen das Sanatorium Waldbrunn zur Verfügung. Mit Lebenden und totem Inventar. Sie hätten dort erstklassiges Menschenmaterial für alle denkbaren Experimente. Und weil Gelände und Gebäude der Botschaft eines auswärtigen Staates mit sehr moderner Gesetzgebung gehören, könnten sie auf exterritorialem Boden völlig legal... Waldbrunn ist kein Sanatorium, sondern ein... Mir fehlen die Worte dafür. Es ist eine Schweinerei, Leute auf diese Weise. Politische Gefangene, die sich in ihren Ländern gegen die fortschreitende Beschränkung der Freiheit... Ein weltweiter Trend, Professor. Seit Meadows haben viele ernstzunehmende Realisten Zeiten diktatorischer Lenkung, wie Borchert es 1975 nannte, vorausgesagt. Der Mensch muss einsehen, dass seine Freiheit an den Grenzen des Wachstums endet. Oder man muss in ihm die Erinnerungen an die Schrankenlosigkeit der vergangenen Epoche löschen. Bei solchen Passagen pflegte ihr Vorgänger wenigstens zu grinsen. Wenn man Sie hört, könnte man glauben, Sie vertreten die Interessen der Menschheit. Und nicht eine Clique internationaler Geschäftsmacher. Ich weiß, du denkst über Hegewald genauso wie die anderen. Er war der Große, der Integre, der Edle. Ulrich, ich sage dir als Ärztin, du darfst die Maßstäbe nicht verlieren. In deinem Interesse. Du verbaust dir jeden Ausweg, wenn du dir erlaubst, ihn zu hassen. Du bist der erste Mensch, auf den man das Gedächtnis und die Erfahrungen eines anderen übertragen hat. Hegewald hat es nur mit Affen probiert. Die konnten hinterher nicht erzählen, wie ihnen zumute war. Das ist es ja, was ich ihm vorwerfe. Dass er es trotzdem riskiert hat, entlarvt seine ganze Moral als verdammte Heuchelei. Was waren das für große Töne in seiner Antwortrede auf die Nobelpreis-Laudatio? Niemals wolle er zulassen, dass dieses Verfahren bei Menschen angewandt werde. Kein noch so hoher Zweck sei denkbar, der es rechtfertige, das Gehirn eines lebenden Menschen zu zerstören. Es war sein Hirn, Ulrich. Natürlich. Genial ausgedacht. Damit hat er der Nachwelt eingeredet, er hätte sich geopfert. Aber das Opfer bin ich, Christina. Das hätte er wissen müssen. wenn wir es nicht mit mir, sondern mit einem Team zu tun hätten. Weiß Gott, das wäre leichter. Jeder würde auf seinen Teil der Arbeit starren und die Verantwortung eurer Public Relations Abteilung überlassen. Sie sind boshaft, Professor. Stimmt es denn nicht? Als der Pharmakonzern sich verpflichtete, meine Forschung zu finanzieren, da waren Gesichtspunkte der Reklame ausschlaggebend. Noch ein Nobelpreisträger, der auf unsere Kosten für euch alle denkt und denkt und denkt und denkt. Das war vor 10 Jahren. Genau. Und mein Forschungsziel war ganz altmodisch humanitär. Ich suchte ein Mittel, um in den Köpfen seelisch kranker, quälender Erinnerungen zu löschen. Kapieren Sie doch endlich, ich will Ängste bekämpfen, Neurosen, Wahnvorstellungen, nicht weniger, aber auch nicht mehr, heute wie damals. Was soll ich mit den Gefangenen im Waldbrunnen? Sicher ist da kein einziger Kranker dabei mit Erinnerungen, die man tilgen sollte, weil sie schädlich sind. Fragt sich, schädlich für wen? Für den Kranken natürlich, Herr Konsul, nicht für seinen Machthaber. Ihr Vertrag mit uns macht einen so harmlosen Eindruck, dass er tatsächlich jahrelang in irgendeinem Ordner schmurte. Bis jemand zufällig drauf kam, dass Adrian Hegewald hier in aller Stille eine der genialsten Entdeckungen der Neuzeit gemacht hat. Nämlich, dass Gedächtnisinhalte grundsätzlich löschbar sind. Tja, da erst wachten die Direktoren auf. Man ließ ein Gutachten erstellen. Und eine Marktanalyse. Die Pharma ist ein Wirtschaftsunternehmen. Sie bestreitet ihre finanziellen Interessen gar nicht. Im Gegensatz zu den meisten Gelehrten. Was wollen Sie damit sagen? Einige Leute in der Konzernspitze glauben, Sie, Professor, wüssten nur zu gut, was für einen Goldesel Sie züchten. Das ist doch... Sie denken an einen wesentlich radikaleren Gedächtnistilger als den... der in unserem Vertrag steht, nicht wahr? Jedenfalls glaubt man nicht, dass Sie die Anwendung Ihrer Ergebnisse für alle Zeit auf Neurotiker und Wahnsinnige beschränken werden. Abgesehen davon, dass Sie das kaum könnten. Dort, wo Sie aufhören, würden andere weitermachen. Ist Ihnen eigentlich klar, dass der Pharma nach der gebräuchlichen Vertragsauslegung auch die Nebenergebnisse Ihrer Arbeit zustehen? Ja, aber es liegt bei mir zu entscheiden, ob Nebenergebnisse erzielt werden oder nicht. Unterschätzen Sie den Konzern nicht. Wie könnte ich? Schließlich entdecken wir im Institut viel zu oft Mikrofone und Minikameras, von Bestechungsversuchen ganz zu schweigen. Das müssen Sie verstehen. Die Geschäftsleitung hat keine Lust, sich mit einem Neurosemedikament abspeisen zu lassen und zu dulden, dass Sie die eigentlichen Bonbons, die Sie mit Geldern der Pharma entwickelt haben, später allein oder mit Dritten auswerten. Verfluchte Naivität. Gefährliche Naivität. Damit meine ich auch den Versuch, sich den Wünschen der Pharma zu widersetzen. Lassen Sie sich von einem Wohlmeinenden warnen. Herr Professor, Sie haben in einer halben Stunde eine Besprechung mit Dr. Pelzer. Ich gehe schon, wir sind fertig. Entschuldigen Sie, Herr Konsul. Eine außergewöhnlich reizvolle junge Dame und sterblich in Sie verliebt. Fräulein Hanke ist mit meinem engsten Mitarbeiter verlobt. Oh, es war nicht meine Absicht anzudeuten. Na, schon gut. Nicht wichtig. Ich darf mich wieder melden? Und daran werde ich den Verbindungsmann an meiner Geldgeber kaum hindern können. Marianne? Ja? Wann werdet ihr heiraten? Keine Ahnung. Soll ich mal mit Pelzer reden? Der möchte lieber heute als morgen. Und? Eilt es dir so sehr, mich loszuwerden? Mädchen, wir müssen beide vernünftig sein. Ach. Vernunft nennst du das, wenn ich dich liebe und ihn heirate. Wir sind nicht allein auf der Welt. Was interessieren mich andere Leute? Verstecke ich mich immer noch nicht genug? Opfere ich deiner Stellung noch zu wenig? Zigarette? Oh, danke. Ich werfe es dir nicht vor, dass du dich nicht immer verstellen kannst. Oppermann hat es dir jedenfalls angesehen. Hat er was gesagt? Allerdings. So ein blöder Kerl. Beweisen kann er uns ja nichts. Warum sollte er auch? Hör zu, Marianne. Oppermann war nicht als Kavalier bei uns, sondern als Vertreter der Pharma. Er hat den Auftrag, mich zum Komplizen an einer Milliardengemeinheit zu machen. Und weil ich dazu keine Lust habe, werden sie versuchen, mich mit allen Mitteln abzuschießen und durch ein Team zu ersetzen. Mit allen Mitteln? Was heißt das? Ja, mich über die Affäre mit einem kleinen Mädchen stolpern lassen. Adrian, sprich nicht so über unsere Beziehung. Du wirst dich wundern, wie die erst reden, wenn sie unser Verhältnis beschmutzen wollen. Vor allem darf es Opa mal nicht gelingen, Ulrich Pelzer zu meinem Feind zu machen. Versteh mich doch. Ihr beide seid die einzigen Freunde und Mitarbeiter, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Ich brauche euch und werde euch bald noch mehr brauchen. Oppermann ist ein gefährlicher Bursche, glaub mir das. Und er hat heute begriffen, dass er mich nicht umstimmen kann. Also muss er mich aus dem Weg räumen. Egal wie. Was wirst du dagegen tun? Um mich zu schützen, müsste ich nachgeben. Erwartest du das von mir? Ja. Dann hast du noch nicht verstanden, worum es geht. Erklär's mir doch. Dir. Ach, Entschuldigung. Ah ja, und Pelzer. Ja, ich werde es euch sehr deutlich erklären. Ihr Tour ist heute unbewacht. Ich sollte um 3 bei Ihnen sein. Wir fahren ins Sanatorium Waldbronn. Kümmern Sie sich um den Wagen, Marianne? Jawohl, Herr Professor. Ein Glück, dass sie manchmal zu Ihnen genauso zickig ist wie zu mir. Sonst könnte ich direkt eifersüchtig werden. Vielleicht wäre es leichter für mich, wenn ich wenigstens ein Privatleben hätte. Eine intakte Ehe. Eine Frau, die mich liebt. Kein Selbstmitleid, Ulrich. Oh, tu nicht, als ob du nicht längst gemerkt hättest, was mit Marianne los ist. Ich weiß nicht, was du meinst. Und ich weiß nicht, warum sie mich geheiratet hat. Sie himmelt ihn heute noch genauso an wie zu seinen Lebzeiten. Er ist der Größte, der Genialste. Frage mich nicht, wie oft sie an meinen Nerven sägt. Machst du auch wirklich alles in seinem Sinne? Bist du endlich weitergekommen? Das ist nicht meine Frau. Das ist die Agentin meines toten Chefs. Versuch sie zu verstehen. Hegewald hat in gewissem Sinn euch beiden seine Arbeit hinterlassen. Ich schäme mich, es zu sagen, weil ich es selber als spießig und kleinlich empfinde. Aber ich ärgere mich nun mal darüber. Als wir uns verlobten, war ich Dr. Pelzer. Heute bin ich Professor Pelzer Hegewald. Was glaubst du, wie sie sich anreden lässt? Und wie sie sich am Telefon meldet? Ich weiß. Frau Hegewald, niemals Frau Pelzer. Sie ist nicht meine, sondern seine Frau. Ach, jetzt übertreibst du. Christina, ich kann es nicht beweisen. Was? Wenn sie in meinen Armen liegt. Woher willst du wissen, was sie dabei denkt? Es geht mir darum, was ich dabei denke. Es taucht dann jedes Mal eine Erinnerung auf. Manchmal sehr deutlich an eine so hingebungsvolle, verliebte, sinnliche Marianne, wie ich sie nie gekannt habe. Es kann also nicht meine Erinnerung sein. Wunschvorstellungen äußern sich gelegentlich so. Lass deine Lehrbuchpsychologie aus dem Spiel. Von wegen Wünsche. Sie widern mich an, Hegewalds Erinnerungen an meine Frau. Dieses Sanatorium könnte Kafka eingefallen sein. Was machen die Burschen da mit unserer Gleitkabine? Sie filzen sie nach Patienten, die wir vielleicht rausschmuggeln wollen. Das ist idiotisch. Sag mal, was ist eigentlich mit Hegewald los? Er war doch immer die Ruhe selber. Auf einmal benimmt er sich... Was weißt denn du? Nichts. Nicht mal, warum wir uns mit den Leuten hier im Sanatorium unterhalten haben. Sind das Kranke oder Häftlinge? Verstehe, da kommt er mit einem von ihnen. Ich muss verstehen, dass ich dazu keine Stellung nehmen kann, Herr Duato. Ja, selbstverständlich. Sie müssen neutral bleiben, Professor. Weiter darf ich nicht mitkommen. In unserer Gegenwart schießt bestimmt keiner auf Sie. Aber sobald Sie weg sind, käme ich vielleicht nicht mehr lebend in meinen Block zurück. Hören Sie, das wäre ja... Einem auf der Flucht Erschossenen sieht man nicht an, in welche Richtung er gehen wollte. Aber noch ein Wort zu Ihnen. Meine Heimat war ebenso wie hier ein hochentwickeltes Industrieland. Heute lebt mein Volk unter der Knute des Diktators Conches. Meine Leidensgefährten in diesem Sanatorium und ihren Landsleuten daheim geht es ähnlich. Ich weiß. Wenn Sie dieses bewachte und mit Starkstrom gesicherte Tor da vorne passiert haben, werden Sie wieder in einem Staat sein, dessen Bürger sich noch relativ frei fühlen können. Längst nicht mehr so frei, wie Sie und Ihre Freunde es fordern, Duato. Die Schranken gehen überall nieder. Achten Sie wenigstens darauf, dass keine Zuchthausmauern draus werden. Überprüfen Sie Ihre Neutralität, solange es Zeit für Sie ist. Darf ich Ihnen das zum Abschied schenken? Ein Buch? Bei uns daheim ist es Zwangslektüre. Salvador Conyers ist der Verfasser. Hier, unser glühend geliebter väterlicher Herr. Der Titel lautet Von der wahren Freiheit. Ich musste dauernd denken, gleich wird einer von diesen Wachposten uns anbellen. Aussteigen, hierbleiben. Ihr jungen Leute solltet euch rechtzeitig an diese Atmosphäre gewöhnen. Es ist ein wichtiger Bestandteil eurer Zukunft. Aber Sie sind verdammt bitter, Chef. Oppermann hat ihn massiv gedroht. Dass uns der Staat nicht gegen einen Großkonzern schützen kann, der mit Zuwachsraten und Verbraucherverführung... Das ist absurd. Die Demokratie hat sich ja gerade dadurch in Frage gestellt, dass sie dieses Teufelskreis nicht bremsen kann. Ändern Sie die Zielprogrammierung. Wir müssen noch zu dieser Adresse. Dr. Christina Berg? Sie arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis von Psychotherapeuten. Ja? Waldbrunn für Herrn Konsul auf Leitung 3. Ja. Oppermann? Er hat also mit den Leuten gesprochen. Habt ihr alles abhören können? Herrgott, nochmal, ich habe ausdrücklich angeordnet, dass niemand außerhalb der Häuser mit den Gefangenen... Wer? Duarto? Ist das der Regelsführer beim Putsch gegen Conyers gewesen? Und den lasst ihr frei rumlaufen? Sie sind also sicher, dass Hegewald... So. Aha, interessant. Tja, gut, das wär's wohl. Nein, vorläufig nicht. Ende. Ja, Chef? Ich brauche dringend eine Verbindung mit Zentrale. Leiter Hauptabteilung Secret Relations, aber abhörsicher. Versuchen Sie es zuerst in Neu-Delhi und dann in Kapstadt. Der Leiter Secret Relations hält sich für Sie heute ständig sprechbereit. Im Moment dürfte er auf dem Flug von Kapstadt nach Nairobi sein. Ich versuche, eine Sprechverbindung herzustellen. Hier können wir auf Frau Dr. Berg warten. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Was wollten wir eigentlich in Waldbrunn? Die Pharma bietet uns diese Leute als Versuchskaninchen an. Was für ein Witz. In allen Diktaturen hat man Multis wie die Pharma enteignet und zum Teufel gejagt. Und ausgerechnet Widerstandskämpfer aus solchen Ländern sollte ein Konzern hier verheizen wollen? Gar nicht so widersinnig. Die Pharma verliert ein Volk nach dem anderen. Als Konsumenten. Also sucht man neue Kunden. Andere als die Völker? Die Diktatoren selber. Aber Chef, die paar Dutzend Diktatoren... Oh. Mir dämmert es. Alleinherrscher werden nur geliebt, wenn es dem Volk unter ihnen besser geht als vorher. Da aber heute die Parole Einschränkung heißt... Ach, für mich redet ihr in Rätseln. Da erscheint ein Pharmadirektor bei Exzellenz Y und stellt ein Mittel in Aussicht, um in den Köpfen unzufriedener Untertanen alle störenden Erinnerungen zu tilgen. Ach so. Dafür wäre freilich kein Preis zu hoch. Und kein Bündnis zu schäbig. Im Waldbrunn sind zurzeit Häftlinge aus ungefähr 20 Ländern. Der Konzern will also mit unserer Arbeit seinen Untergang verhindern. Na, dann gute Nacht. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Am besten kommen Sie gleich mit. Man hat vor Adrian Hegewald die Tilgung von Erinnerungen nicht für möglich gehalten, nicht wahr? Stimmt. Jedenfalls, wenn eine Information erstmal ins sogenannte Langzeitgedächtnis geraten ist. Man hat lange über das Gedächtnis gerätselt, hat es mit Intelligenz verwechselt und die wiederum mit Geist. Man hat das Ich in diesen Hypothesenbrei hineingemengt. Ich weiß. Ich bin schließlich Neurologin. Die angeblich exakten Naturwissenschaften standen sich auf diesem Gebiet ständig selber im Wege. Erst 1904 wagte Seemann den Verdacht zu äußern, dass jede Information eine materielle Spur im Nervensystem hinterlasse. Damit schien er gegen die Weltanschauung zu verstoßen, dass der Geist unabhängig von der Materie existiert. Er schien zu verstoßen? Was sind Erinnerungen und Erfahrungen? Eindrücke, die aus der materiellen Welt in unseren Körper gelangen und dort immer mehr verändert werden. Schließlich werden sie in bestimmten Molekülen auf Lebenszeit gespeichert. In diesem Zustand sind sie von zwei Seiten her abrufbar. Als identifizierbare Einzelerinnerung vom Oberbewussten her, wenn der Mensch in der materiellen Welt in eine Lage gerät, in der er frühere, ähnliche Erlebnisse zum Vergleich braucht. Das sind die praktisch anwendbaren Erfahrungen. Aber früher oder später wird das gesammelte Wissen auch in sublimierter Form, sozusagen als Extrakt, der keinen molekularen Charakter mehr hat, an den nicht-materiellen Geist weitergegeben, bereichert ihn. Um es vorwegzunehmen, man kann Erinnerungen nicht völlig auslöschen. Unser Verfahren stößt sie nur aus dem molekularen Bereich in die Tiefen des Geistes. Von dort können sie nicht mehr vom Bewusstsein abgerufen werden, weil sie nun als einzelne Erlebnisse so wenig identifizierbar sind wie die Früchte im Himbeersaft. Habe ich gesprochen? Hast du geschlafen? Nein, ich habe alles genau gehört. Christina, bin ich schizophren? Rede dir das um Gottes Willen nicht ein. Du bist nicht krank. Hier Leiter Secret Relations. Hier spricht Konsul. Ich rufe in Sachen Partner Adrian. Berichten Sie. Die Einigungsversuche sind gescheitert. Was schlagen Sie vor? Lösung der Partnerschaft nach Plan 2, Absatz Cäsar. Das härteste Verfahren. Ja, ich weiß. Na, wie wollen Sie verhindern, dass Adrian beim Abschied die Geschäftsunterlagen mitnimmt? Die Lösung muss für ihn überraschend kommen. Außerdem fragt sich, ob seine Nachfolger überhaupt was mit den Unterlagen anfangen können. Ein hochqualifiziertes Team bestimmt. Wir kaufen natürlich die besten Leute ein, die wir kriegen können. Glauben Sie, dass Adrians Mitarbeiter mit uns kooperieren werden? Sie dürfen nicht zu früh merken, dass das Forschungsziel Waldbrunn heißt. Ich lese eben nochmal den Agentenbericht 1732. Hm. Da steht auf Seite 4 was Interessantes. Adrian soll ein Verhältnis mit der Verlobten seines Assistenten... Ja, das habe ich auch gelesen, aber... Mir ist klar, dass solche Methoden zum Kotzen sind, aber überlegen Sie mal. Wenn jemand sich in Adrians Unterlagen auskennt, dann P. Wir müssen ihn auf unsere Seite bringen. Dazu ist jedes Mittel recht, Konsul. Ob das so einfach ist? Ich spekuliere auf P.'s männliche Eitelkeit. Wenn man ihm genau zum richtigen Zeitpunkt klar macht, dass ihn seine Braut und sein verehrter Meister Voll Adrian... Teufel, das ist ein geschmackvoller Trick. Das weiß ich selber. Tja, freilich. Wenn wir Beweise... Werden zu gegebener Zeit beschafft. Schön. Ich werde also veranlassen, dass sich der Leiter eines Spezialtrupps bei Ihnen meldet. Sorgen Sie bloß dafür, dass es keinen Skandal gibt. Da schärfen Sie mal Ihren Spezialtrupp ein. Das war der Tag, an dem ich Ulrich zum ersten Mal seit 10 Jahren gegenüberstand. Hegewald hatte ihn mitgebracht. Ulrich erkannte mich sofort wieder. Marianne war dabei, sie hieß damals noch Hanke. Ich glaubte sofort, die komplizierte Beziehung zwischen diesen drei Menschen zu durchschauen. Ich glaubte, dass sie mit beiden schlief, aber nur einen anhimmelte. Auf eine Art, die mit Liebe wenig zu tun hatte. Sie wollte nur etwas besitzen, das sie sich nicht leisten konnte. Dabei ahnte sie, dass sie zu Ulrich Pelzer viel besser passte. Und das wieder nahm sie ihm übel. Er starrte mich immer noch an. Plötzlich schlug er vor, beim Du zu bleiben. Tatjana, komm bitte. Das ist der Professor Hegewald. Und hier ist Dr. Pelzer. Die Herren wollen dir helfen. Ja, Frau Doktor. Und das ist Fräulein Hanke. Guten Tag, Fräulein Hanke. Na, gib ihr die Hand. Oh ja, natürlich, entschuldigen Sie. Wie geht es dir, Tatjana? Danke, etwas Kopfschmerzen. Von der Mathematik? Damit habe ich heute noch gar nicht angefangen. Na eben. Tatjana? Ja, Herr Professor? Wie alt bist du? 15. Aber das stimmt doch nicht. Du bist doch... Ich will aber 15 sein. Und wie alt bist du wirklich? Nächsten Monat werde ich 17, Fräulein Hanke. Kann ich mal in den Waschraum gehen? Aber ist kurz, Herr Professor. Ja. Wenn du zurückkommst, werden wir nicht mehr da sein. Gibst du mir zum Abschied die Hand? Nein! Frau Doktor, sagen Sie ihm... Aber Kind, er ist dein Freund. Er will dich gesund machen. Gib ihm die Hand. Na, siehst du, ist das so schrecklich? Ich weiß. Kommen Sie sofort herein, kommen Sie sofort. Bringen Sie sie in den Aufbewahrungsraum. Ich bin raus! Ich bin raus! Dr. Kuhn, ich soll dir eine Spritze geben. Frau Berg? Ja, Professor. Und bitte erklären Sie Pelzer kurz, was mit dem Mädchen los ist. Tatjana ist überdurchschnittlich intelligent. Ihr Vater starb vor ihrer Geburt. Die Mutter hasste das Kind, ohne sich das einzugestehen. Sie machte das Mädchen dafür verantwortlich, dass sie Schwierigkeiten hatte, einen neuen Partner zu finden. Die starre, bigotte Moral, in der sie Tatjana erzog, hat eindeutig sadistische Züge. Vor allem die Sexualerziehung, nicht wahr? Das stimmt. Die Mutter hatte damals keinerlei intimen Umgang mit Männern. In ihrem Unterbewusstsein entwickelte sich eine Eifersucht auf die Zukunft Tatjanas. Einfacher ausgedrückt, sie verdarb ihrem Kind fürs Leben die Freude an etwas, was sie selber nicht mehr hatte. Die eigene Mutter? Sei froh, dass du Biochemiker bist. Als Tatjana 10 Jahre alt war, fand die Mutter doch noch einen Freund. Einen, der um die gewisse Spur zu freundlich zu dem Kind war. Tatjana vertraute sich der Mutter an. Die sagte, dass Onkel Peter nicht dumm genug sei, sich an einem Mädchen unter 16 zu vergreifen und dann dafür eingesperrt zu werden. Ach, deshalb? Ja. Männern gegenüber behauptet sie grundsätzlich, erst 15 zu sein. Mit Vernunft kann man dagegen nichts tun. Wenn jeder auf falsche Erziehung so reagieren würde. Ich bin noch nicht fertig. Am Tage nach ihrem 11. Geburtstag wurde Tatjana von Onkel Peter missbraucht. Armes Kind. Die Mutter kam dazu, der Kerl verlor die Nerven und brachte sie um. Tatjana musste zusehen. Reicht Ihnen das, Fräulein Hanke? Mein Gott. Sie ist, wie gesagt, hochintelligent, aber ihre panische Angst vor Männern macht sie praktisch lebensuntüchtig. Sie haben gesehen, wie sie sich verhält, wenn einer ihr nur die Hand geben will. Noch engere Körperkontakte, zufällige Berührung in einem Verkehrsmittel oder bei einer Massenveranstaltung könnten katastrophale Folgen für sie haben. Ja, ich glaube, das war das Wichtigste. Ja. Ich nehme an, Sie wollen jetzt alleine darüber reden. Mein Sprechzimmer steht Ihnen zur Verfügung. Nein, bleiben Sie. Tatjana ist ein Musterbeispiel für mein Forschungsziel. Neurotisch veranlagt, aber im Grunde müsste diese Veranlagung beherrschbar sein. Unbedingt. Nur die Zwänge, unter denen sie leidet, die Ängste, die sich der Vernunft entziehen, das ist längst eine manifeste Psychose. Wenn kein Wunder geschieht, wird sie noch vor ihrem 20. Lebensjahr in der geschlossenen Abteilung einer Pflegeanstalt landen. Als Endstation. Pelzer, ich wollte Ihnen dieses Kind zeigen, solange ich noch Zeit dazu habe. 10 Jahre lang konnte ich in der Stille darauf hinarbeiten, eines Tages für Menschen wie Sie das Wunder geschehen zu lassen. Sie leidet unter 2 Erinnerungen aus einer Nacht ihres Lebens. Ihre Vergewaltigung und die Ermordung der Mutter. Nur wenn es einmal gelingt, diese beiden Erinnerungen zu löschen, kann sie gerettet werden. Besteht Hoffnung? Viel Zeit hat sie nicht mehr. Ja, Pelzer, es besteht Hoffnung für Sie. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Wege bin. Könnten wir nicht jetzt schon mit ihr experimentieren? Schlimmer kann es für Sie kaum werden. Das Problem ist, dass ich einzelne Erinnerungen noch nicht gezielt löschen kann. Und die Pharma-Leute verlangen von uns, mit den Waldbrunn-Gefangenen zu experimentieren. Um Gottes Willen, das sind Gefangene? Die Waldbrunner? Bei denen nehmen Oppermann und seine Leute gerne in Kauf, dass wir am Anfang totale Amnesien erzeugen. Dass der eine oder andere uns vielleicht unter den Händen verblödet. Sie wollen so schnell wie möglich ein Verfahren, das sich vermarkten lässt. Aber, Herr Professor, wenn Sie das hätten, Würden Sie Tatjana und ähnlichen Kranken... Stopp, Freund. Unsere Geldgeber wären mit einer viel gröberen Methode zufrieden, die man bei Tatjana unmöglich riskieren würde. Mit einer robusten Gehirnwäsche sozusagen. Aber wie kommen diese Tablettencreme auf die Idee, so etwas Ungeheuerliches? Ja, der Konzern ist überzeugt, ich sei weiter, als ich zugebe. Kann ich mich auf euer Schweigen verlassen? Gut. Die Pharma hat recht. Aber das Stadium, in dem sich meine Arbeit befindet, darf nie angewandt werden. Versteht ihr? Nie, nie. Tatjana lebt jetzt in einer Anstalt. Warum konnte ihr nicht geholfen werden? Wieso erwartet alle Welt von mir, dass ich in so kurzer Zeit mit einem Problem fertig werde, an dem Adrian gewurschtelt hat? Ulrich, ich mache dir keinen Vorwurf. Alle tun das. Wer? Marianne zum Beispiel. Hegewald hat kurz vor seinem Tod angedeutet, er sei weiter, als er der Pharma gegenüber zugebe. Ja, jetzt bin ich der Versager, der die letzten paar Meter vor dem Ziel nicht schafft. Ja, war denn Hegewald so weit, wie er glaubte? Ja, also, ja und nein. Die Wünsche des Konzerns könnte man kurzfristig erfüllen. Aber ich bestreite, dass der Alte dicht vor seinem Ziel gewesen ist. Du musst dir das vorstellen, Christina. Wir haben zwar den sogenannten neuralen Code so weit entschlüsselt, dass wir aus den Peptidenmolekülen im Gehirn qualitativ das Gespeicherte ablesen können, aber das ist, als ob wir einem Buch nur ansehen könnten, ob es ein kunstgeschichtliches Werk ist oder ein Krimi. Lesen wir es deshalb noch lange nicht. Aus unzähligen Peptidmolekülen im Hirn eines lebenden Menschen die herauszufinden, in denen ganz bestimmte einzelne Erinnerungen gespeichert sind, wie Tatjanas Vergewaltigung und die Ermordung ihrer Mutter. Das kann man nicht einmal im elektronenmikroskopischen Labor. Wozu man den Patienten töten müsste. Wie konnte denn Hegewald jemals glauben, dass er damit... Seine große Entdeckung ist ein Verfahren, das biochemisch und biophysikalisch wirkt. Energie? Präparat gebunden. Und übrigens nicht völlig mit den bekannten Wechselwirkungsarten erklärbar. Betreibt ihr Parapsychologie? Ein bisschen vielleicht. Wesentlich ist eine Affinität des Präparates zu bestimmten Erinnerungsgebieten. Zum Beispiel kann man bei der Löschung die messbare Intelligenz und anderes unangetastet lassen. Hegewald hat den Löschbereich immer weiter eingeschränkt. Er hat geglaubt, er könnte sein Verfahren bald so scharf einstellen, dass es bei Kranken wie Tatjana anwendbar wäre. Also würdest du mir bitte verraten, was man mit dem Verfahren wirklich machen kann? Tja, je nach Dosierung könnte man die meisten allgemeinen Erfahrungen, die Erinnerungen an Überliefertes und sogar das Erbgedächtnis tilgen. Zum Beispiel für gewisse Nationaleigenschaften wie Kampflust oder das Gegenteil davon zuständig ist. Also einen Feigling zum Helden machen? Nein. An die Stelle des Gelöschten tritt gar nichts. Tabula rasa. Aha. Normalerweise verfügen wir über eine relative Manipulationsimmunität. Sie ist aus eigenen, erlernten und ererbten Erfahrungen entstanden. Einen wichtigen Teil davon bildet sich der intelligente Mensch aus der Widersprüchlichkeit der vielen Fremdmeinungen, die ihm im Laufe des Lebens als Wahrheiten angeboten werden. Ja, diese Immunität würde er verlieren. Er wäre also selbst mit dem größten Blödsinn indoktrinierbar, wenn die Obrigkeit dafür sorgt, dass ihm keine abweichenden Ansichten zur Kenntnis gelangen. Vielleicht könnte man sogar das Teufelszeug als Schutzimpfung tarnen und ganze Völker damit total regierbar machen? Ja, das Wohl der Menschheit verlangt jetzt in der Einschränkungszeit den leicht regierbaren Einzelnen. Und wie willst du diese Macht beschränken, wenn sie einmal nicht mehr nötig ist? Was mich aber viel mehr interessiert, so ein Mensch ohne Erinnerungen wäre doch auch der Prägung durch Zufälle in Geschehen und Milieu schutzlos ausgeliefert. Ist ja schlimmer als ein Kind. Die Zeit der Individuen ist eben vorbei. Du glaubst also, Hegewalds Traum von der gezielten Tilgung einzelner Erinnerungen ist unerfüllbar? Absolut. Ja, warum stellst du die Arbeit dann nicht ein? Keiner würde mehr glauben. Jeder würde meinen, es lag nicht an der Sache, sondern an meiner Unfähigkeit. Ich hätte Hegewalds Genialität daran gehindert, sich in meinem Kopf zu vollenden. Sein Nachruhm würde zu tragischer Größe anschwellen, aber der Name Ulrich Pelzer wäre noch in Jahrhunderten ein Synonym für Versager. Ich hatte einen schweren Tag hinter mir. Ich lag in meiner Wohnung auf der Couch und versuchte zu lesen. Wie wir soeben erfahren, hat sich heute ein schwerer Unfall ereignet. Da elektrisierte mich eine Radiomeldung. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Automatikkabine, deren Geschwindigkeitsregler offenbar ausgefallen war, bei hohem Tempo in einer Kurve von der Leitschiene und zerschellte im Bereich des Röhrensystems unter dem Hoffnungsplatz. Der einzige Insasse war sofort tot. Es handelt sich um Professor Adrian Hegewald, Träger des Nobelpreises, Chef der biochemischen Hirnforschungsanstalt. Aus, dachte ich. Arme Tatjana. Aber viel Zeit blieb mir nicht. Ich wurde abgeholt und in rasender Geschwindigkeit in die neurochirurgische Klinik gebracht. Es gehört zu meinem Job, hier hin und wieder zur Verfügung zu stehen. Auf dem Weg zum OP trat mir Ulrich entgegen. Du hier? Sie haben mich geholt. Weißt du es schon? Ja, ich habe es im Radio gehört. Vielleicht war es eine falsche Meldung und er wird eben operiert. Nein, Christine. Zwar ist er hier, irgendwo im Keller. Aber ein Arzt hat mir seinen Tod ausgedrückt. Moment. Was hast du? Der Kerl, der kommt. Na und? Das ist der Konsul Oppermann. Du weißt es. Aha. Guten Abend, Dr. Pelzer. Guten Abend. Gnädige Frau, mein Name ist... Ich weiß, Herr Konsul. Frau Dr. Berg. Traurige Sache. Sehr traurig. Naja, aber das Leben muss weiter... Sie meinen das Institut? Das auch, Fräulein Hanke. Marianne, wie kommst du denn... Und vor allem das Lebenswerk des Verstorbenen. Marianne. Oh, wahnsinnig komisch, wenn ausgerechnet der solche Sprüche macht. Meine Liebe, Sie haben dem Professor besonders nahe gestanden. Viel näher als andere ahnen. Wer hat Sie hierher bestellt? Ich habe Anweisungen, mit Ihnen gewisse Details zu besprechen. Da fuhr ich, dass Sie hier sind. Keiner kann mir sagen, was ich hier soll. Du musst dich gedulden. Ich werde jetzt da drinnen gebraucht. Ich weiß nicht mehr, was sonst noch geredet wurde und wie lange wir warteten. Mein Gedächtnis klammert sich nur an den makabren Augenblick, in dem wir die Intensivstation betraten. Ich sah das Entsetzliche zwar, aber ich nahm es noch nicht mit dem Verstand auf. Erst das Grauen in Oppermanns Augen brachte es mir zum Bewusstsein. Ein schmaler, knapp mannshoher Kasten stand inmitten von Geräten und Instrumenten zur Reanimation. Er war in weiße Tücher gehüllt und der tote Professor Hegewald schien darin zu stehen. Jedenfalls ragte sein Kopf oben heraus. Das grünlich-bleiche Gesicht war uns mit geschlossenen Augen zugewandt. Ja, und dann wie unter größten Anstrengungen öffnete Hegewald langsam die Augen. Als er den Konsul entdeckte, verzog sich sein Mund zu einem dünnen, bösen Lächeln. Ich wusste, dass ihr mich umbringen wolltet, Konsul. Deshalb habe ich meine Mitarbeiterin gebeten, mich unbedingt nach einem unnatürlichen Tod reanimieren zu lassen. Umbringt? Das ist doch Unsinn. Wer schlachtet sein bestes Pferd? Im Gegenteil, ich gratuliere Ihnen und uns. Marianne, bitte, was hat das zu bedeuten? Ich habe stundenlang auf die Ärzte einreden müssen. Sie sagten, es sei Wahnsinn und nicht human. Ich veraltet, die doch denken, nicht wahr, Herr Konsul? Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Marianne, zeige diesem Herrn, was sonst noch von mir übrig ist. Es überstieg alles, was ich je für möglich gehalten hatte. Marianne entfernte die Tücher. was wie ein Kasten aussah, war eine komplizierte Apparatur. Ein künstlicher Organismus, der Hegewalds Kopf mit Blut und Luft zum Sprechen versorgte. Sonst gab es nichts mehr von Adrian Hegewald. Als ich endlich meine Erstarrung löste, das sind ungeheure Verdächtigungen, hatten sich auch Oppermann und Ulrich Pelzer einigermaßen gefangen. Warum soll ich lügen, Oppermann? Dieser Nachklang meines Lebens wird nur ein paar Stunden dauern. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Werk... Nein, Ponto. Es wird kein Team geben. Und keine Experimente im Waldbrunnen. Meine Aufzeichnungen im Institut nützen euch nichts. Die besten Biochemiker könnten damit, ohne den Schlüssel zu den entscheidenden Zusammenhängen, nichts anfangen. Und wo ist dieser Schlüssel? Wir werden ihn finden. Haben Sie unsere Macht immer noch nicht gespürt? Pelzer. Ja, Chef. Was diese Hyänen wissen wollen, ist nur hier in meinem Kopf. Sie wissen, Konsul, ich könnte Gedächtnis und Erfahrungen von einem Menschen auf den anderen übertragen. Aber dazu müsste ich das Gehirn des Spenders zerstören. Und vielleicht den Verstand des Empfängers riskieren. Unsinn. In diesem Haus gibt es einen Arzt, der mein Verfahren beherrscht. Ulrich Pelzer, bist du bereit, meine Erinnerung zu übernehmen? Ja. Jawohl. Und meine Arbeit? Und meine Moral? Marianne, den Beschluss. Ich habe hier die richterliche Erlaubnis, dass nach der Gedächtnisübertragung Herr Dr. Pelzer neben seinen eigenen auch die Personenstandsrechte des Gedächtnisspenders übernimmt und den Doppelnamen Pelzer Hegewald führt. Die hiesige Universität ist bereit, dieser Doppelperson auch die Herrn Dr. Hegewald verliehene Professur... Was Sie tun wollen, ist absurd. Sie werden es morgen in allen Zeitungen lesen. Tja, also dann... Nun das Wichtigste. Sie werden namens der Pharma bestätigen, dass der mit mir geschlossene Vertrag auch für Professor Pelzer Hegewald in Kraft bleibt. Das übersteigt meine Befugnisse. Seid froh, dass ich meinen Kopf vor eurer Zerstörungswut retten will. Ich muss telefonieren. Hegewald bat mich dann zu sich. Er könne sich vorstellen, sagte er, dass sein Gedächtnis in Ulrichs Kopf am Anfang gewisse Schwierigkeiten verursachen werde. Ich erklärte mich bereit, die psychische Betreuung dieses Wesens mit den zwei Persönlichkeiten zu übernehmen. Oppermann kam zurück. Wenn Sie bitte hier unterschreiben wollen. Er unterzeichnete wortlos den Vertragszusatz. Um keinem anderen seine nochmalige Tötung zuzumuten, ließ sich Adrian Hegewald ein dünnes Kabel in den Mund geben und zog es mit den Zähnen aus dem Stecker. Die Maschine, die seinen Kopf am Leben erhalten hatte, blieb stehen. Die Operateure standen schon bereit. Ich habe dieses Übermaß an Wissen nie überblicken können. Mein Geist, mein Ich oder meine Seele ist den Erinnerungen in mir nicht gewachsen, die nicht meine Erinnerungen sind. Ich kann mir das alles gut vorstellen, Uli. Nichts kannst du dir vorstellen. Nicht einmal, wie qualvoll es war, auch nur Hegewalds reines Fachwissen, das doch nach der Übertragung schon in meinem Schädel drin war, einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und das brachte mich an den Rand des Zusammenbruchs. Warum hast du denn nicht gestreikt? Einfach alles hinschmeißen und weglaufen? Rate einem Fiebernden, den Schüttelfrost zu unterlassen, weil ihn das zu sehr anstrengt. Gib endlich zu, Christina, dass ich schlicht verrückt bin. Natürlich bist du nicht normal nach dieser Gedächtnisübertragung. Na also. Menschliches Verhalten ist nach psychoanalytischer Erkenntnis nur normal, wenn es von bewussten Vorgängen bestimmt wird. Also das, was wir mit unserem Willen tun. Oder auch anders tun oder unterlassen könnten. Diese Entscheidungsfreiheit haben wir nicht, wenn wir aufgrund unbewusster Vorgänge handeln. Solches Verhalten ist immer neurotisch. Wenn man dieses nicht in den Griff bekommt, also dem Willen unterwirft, kann daraus eine Psychose werden. Mit anderen Worten, ich muss den Hegewald in mir besiegen, wenn ich nicht verrückt werden will. Man hat nur seine messbare Intelligenz auf mich übertragen können. Nicht seinen Geist. Wie meinst du das? Ich bin für die Hegewald-Intelligenz einfach nicht klug genug. Keine Frage, dass ich neben ihm ein Nichts bin. Aber hatte er deswegen das Recht, mich zum Computer für seine Formeln zu degradieren? Er hat mir keine Minute Bedenkzeit gegeben. Er diktierte mir einfach sein Lebenswerk zu und seine Moral. Der Hegewald in mir hat mit seinem Wissen immer mehr meine bescheidene Intuition erdrückt, meinen Mut zur Selbstverwirklichung, meine Neugier auf eine persönliche Wahrheit. Aus dem kleinen Forscher Ulrich Pelzer wurde schließlich ein bloßer Intellektueller, der sich verhielt, als habe er das Schöpferische in sich durch allzu große Belesenheit verschüttet. Der immer krankhaftere Furcht vor jedem subjektiven Standpunkt empfand. Der in immer quälendere Zweifel geriet, vergeblich den Geist des toten Hegewald um Rat anrief. Den hatten sie ja nicht auf mich übertragen. Christina, ich musste den Toten verraten, wenn ich ihn besiegen wollte. Herr Konsul. Konsul Oppermann, kennst du? Das ist Herr Duarto, zurzeit Sanatorium Waldbrunn. Frau Dr. Berg, Herr Konsul, ich habe heute dem Gericht mitteilen lassen, dass ich in Zukunft keinen Anspruch mehr auf den Namen Hegewald erhebe. Sehr vernünftig, Herr Professor. Mein verehrter Vorgänger war ein integrer Idealist und glaubte an eine Welt, die es leider nicht mehr gibt. Mit seiner Forschung ist er zwar gescheitert, aber wir durften selbst noch aus den Fehlern dieses großen Mannes lernen. Ich fürchte, er würde dem Endergebnis meiner Arbeit nicht zugestimmt haben. Aber ich hoffe, die Geschichte wird eines Tages meine Entscheidung billigen. Herr Professor Pelzer, ich danke Ihnen im Namen des Pharmakonzerns. Sehen Sie mal, ich habe in meinem Nachttisch ein Buch gefunden. Salvador Conches, von der wahren Freiheit. Hochinteressant, sage ich Ihnen. Und äußerst einleuchtend. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, beschlossen wir den Wiederholungszyklus im Sommerquartal mit Horst Zahltens Hörspiel Chemie der Erinnerungen. Die Rollen und ihre Sprecher waren Dr. Christina Berg, Anneliese Uhlig, Dr. Ulrich Pelzer, Gerd Baltus, Professor Adrian Hegewald, Hans Kaninenberg, Tatjana, Brigitte Bertrich, Marianne Hanke, Christiane Pauli, Konsul Oppermann, Manfred G. Hermann, Duarto, Toni Damiris. Ferner wirkten mit Margit Rogal und Toni Slama. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Andrea Mamitsch. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.